Bruder, hol mal noch ne Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite. Bruder, hol mal noch ne Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite. Hol mal noch ne Sprite. Ey, hol mal noch ne Sprite. Ey, Bruder, hol mal noch ne Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite. Bruder, hol mal noch ne Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite. Hol mal noch ne Sprite. Ey, hol mal noch ne Sprite. Ey. Stay high bis zum Tod. Digga, wir halten jetzt Kurs. Michelin mit Kusch. Ja, sie liebt nur uns. Killin braucht keiner Test, ja. Fliege davon wie ein Jet, ja. Dicker, mein Kontostand wächst, ja. Diamanten glänzen wie VVS, ja. Trage Nike, ja, ja. Ihr Arsch ist heiß, ja, ja. Ihre Nase weiß, ja, ja. 1000 Groupies, 1000 Bitches, ja. Rauchen Cookies, rauchen Skittles, ja. Kaufen Tickets, ja, ja. Sie wissen, wo mein nächster Gig ist, ja. Verballer die Kohle zu schnell. 100.000 Dicker nur in meinem Kleiderschrank. Nur noch 5 Sterne Hotels. Hol meine Bros, Dicker, ruf noch paar Weiber an. Touchdown, Dicker, Jerry Rice. Klär die Bitches so wie Barry White. Stay high, Dicker, stay high. Bruder, hol mal noch ne Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite. Bruder, hol mal noch ne Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite. Hol mal noch ne Sprite. Ey, hol mal noch ne Sprite. Ey, Bruder, hol mal noch ne Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite. Bruder, hol mal noch ne Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite. Hol mal noch ne Sprite. Ey, hol mal noch ne Sprite. Ey, I need a Sprite for my pint too. Pour my lean in a big blue. I got the ice like an igloo. The penny I bought it was brand new. Ay, bitch, I'm rich, what's served? I'm buying a Maybach that swerves. Ooh, 50 a show, I hop on Suburban. We bought her a bag, she ain't worth it. I need my Sprite on ice. Ay, put too good for twice. Bought another Roy, that's right. Pour up a four for the flight. My niggas all trapping and working. You fool, you bought her a Birkin. Ay, she gon' suck it up like slurping. I been flexing, gotta do it on purpose. Back on the lean again. I had some act come in. I don't have the trap again. Ooh, too many rats came in. Fucking both bitches, they twins. You a little bitty bitch, got fiends. Bitch, I'm rich, I don't need no friends. Pour a pint when the Sprite came in. Bruder, hol mal noch ne Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite. Bruder, hol mal noch ne Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite. Hol mal noch ne Sprite. Ey, hol mal noch ne Sprite. Ey, Bruder, hol mal noch ne Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite. Bruder, hol mal.